Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Mit Rilke tue ich mich seltsam schwer. Dabei lieben ihn so viele und das zu Recht. Sein berühmtestes Gedicht, Der Panther, wurde sogar von Udo Lindenberg eingesungen. Rilkes Gedichte sind auf eine Art perfekt, dass man sie von sich abhalten möchte, weil man denkt, das ist zu schön, um wahr zu sein. Und dennoch treffen sie oft ins Schwarze. Sicher habe ich weit mehr seiner Verse in mich aufgenommen, als mir bewusst ist. Wahrscheinlich gilt das auch für viele andere Dichter, die ich lese. Sie alle haben irgendwann Rilke genommen, womöglich in hohen Dosen, wie der junge Paul Celan. Ben sagte über Rilke, er sei der Letzte gewesen, der den Reim noch einmal in seinem ganzen Reiz entfaltet hätte. Danach sei eine Erschöpfung eingetreten wie nach zu viel süßem Kuchen. Und gibt es eigentlich Lebenslagen, für die es keinen Rilke-Vers gibt? Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Hier sein ist herrlich. Denn bleiben ist nirgends. Der weltweit am meisten gelesene Lyriker deutscher Sprache ist nicht etwa Goethe, sondern Rainer Maria Rilke. Viele seiner Verse sind sprichwörtlich. Sie schmücken Wandkalender und Todesanzeigen. Dennoch ist sein Werk noch lange nicht ausgedeutet. Das gilt umso mehr, seit das Marbacher Literaturarchiv Ende 2022 den Nachlass des Dichters aufkaufte. Tausende von Handschriften, vor allem Briefe und Gedichte, harren seither der Entzifferung. Die Kartons mit Rilkes Hinterlassenschaften füllen im Archiv zwei Regalwände. Die Forschung erhofft sich neue Einblicke in seinen Schaffensprozess. Zur Faszination Rilkes gehört, dass er seine vielleicht bedeutendsten Gedichte wie im Rausch schrieb. Nachdem ihm zu Beginn des Jahres 1912 auf dem Schloss Duino zwei Elegien gelungen waren, die ihm als der Anfang einer neuen Reihe erschienen, fühlte er sich fast 10 Jahre lang wie gelähmt. Der Erste Weltkrieg, währenddessen er in München lebte, war eine besonders unproduktive Zeit. Danach ging Rilke in die Schweiz und fand endlich einen Ort, an dem er wieder arbeiten konnte. Hier sein ist herrlich. Rilkes Duineser Elegien. Ein Feature von Norbert Hummelt. In einem mittelalterlichen Wehrturm im Kanton Wallis vollendete Rilke innerhalb weniger Wochen die Duineser Elegien und schuf nebenbei noch die Sonette an Orpheus. Vor 100 Jahren, 1923, wurden beide Zyklen zum ersten Mal veröffentlicht. Mein Name ist Steffi Dietz, ich bin Inhaberin der Buchhandlung Die Insel in Berlin-Prenzlauer Berg. Zum Rilke-Verkauf heute kann ich sagen, dass ich bestimmte Texte wie der Malte Lauritz Brigge oder Briefe an einen jungen Dichter oder auch die Duineser Elegien auf jeden Fall immer wieder verkaufen, auch gerne bestellt werden. Gerade die Personen, die jetzt weniger lyrikkundig sind, für die ist eigentlich Lyrik quasi gleichbedeutend mit Rilke oder Rilke ein Synonym für Lyrik. Wenn die mal ein Gedichtband lesen wollen, dann bestellen sie oder kaufen sie Rilke. Ich hätte gerne Rilkes Augen gehabt. Wenn ich Rilkes Texte über die bildende Kunst lese, die Briefe über Cézanne, russische Kunst, der frühe Aufsatz, die spanische Reise, seine Auseinandersetzung mit El Greco, auch wie er Van Gogh beschrieben hat, das hat mich irgendwie sehr fasziniert. Marit Heuss ist Lyrikerin und Literaturwissenschaftlerin. Also als Menschen ja, ich würde vielleicht sagen, als Mann nicht. Das liegt ein bisschen daran, dass er natürlich als Mensch für mich als Künstler in Erscheinung tritt. Und als Künstlerin oder als Dichterin kann ich seine verschiedenen Verhaltensweisen, man könnte auch sagen Attitüden, nachvollziehen. Als Beziehungspartner ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, mit Rilke zurechtgekommen zu sein, wenn ich an Balladine Klosowska denke, der ja sehr viel zu verdanken hat und der immer wieder vertröstete oder auf Distanz hielt. Das ist für mich dann doch schmerzlich. Ich kann mich noch erinnern, dass ich tatsächlich zur Konfirmation von unserer Nachbarin, die ich nicht besonders schätzte, einen Rilke-Band, ausgerechnet Worpswede, geschenkt bekam. Das mag damit zu tun haben, dass ich in der Nähe von Bremen und Worpswede aufgewachsen bin. Der stand aber Jahre ungelesen da. Thorsten Hoffmann ist Professor für Neue Deutsche Literatur und Präsident der Rilke-Gesellschaft. Ich habe mich intensiver mit Cézanne beschäftigt. Das wiederum hatte mit Peter Handke zu tun, seinem Text Die Lehre der Saint-Victoire. Und in diesem Kontext bin ich eigentlich erst intensiver bei Rilke eingestiegen. Und das ging tatsächlich über diese sogenannten Briefe über Cézanne. Das sind Briefe, die Rilke 1907 an seine Frau gerichtet hat, als er in Paris kurz nach dem Tod des Malers Paul Cézanne eine große Cézanne-Retrospektive besuchte. In der Begegnung mit den Bildern Cézannes und ihrer genauen Betrachtung gewinnt Rilke Einsichten in die inneren Gesetze künstlerischer Komposition, die er von der Malerei auf seine eigene Kunst des Schreibens übertragen kann. Es ist, als wüsste jede Stelle von allem. So sehr nimmt sie teil. So sehr geht auf ihr Anpassung und Ablehnung vor sich. So sehr sorgt jede in ihrer Weise für das Gleichgewicht und stellt es her. Wie das ganze Bild schließlich die Wirklichkeit im Gleichgewicht hält. Wir sind hier in der Fondation Rilke in Sierre, im Museum, das den Walliser Jahren Rilkes gewidmet ist und das einzige Rilke-Museum auf der Welt ist. Also ich bin über die Lyrik zu Rilke gekommen. Ich habe in Genf Germanistik studiert bei Bernhard Böschenstein und mich während des Studiums vor allem der Lyrik widmen können. Also Rilke, Celan, Hölderlin. Und von Hölderlins Hymnen zu Rilkes Elegien, also da ist ja wirklich ein Bezug da. Und es ist wirklich diese Lyrik, die ich auch immer wieder neu entdecke. Brigitte Duvillard leitet die Fondation Rilke in Sierre in den Schweizer Bergen. Interessant ist, dass Rilke natürlich sehr untypisch ist fürs Wallis. Heute kommen die Besucher und fahren gleich in die wilden Seitentäler. Rilke nicht. Was ihn interessiert hat, war wirklich die Rhone-Ebene, der weite Raum hier für ein Tal. Und das Licht hat ihn angezogen, auch der Mittelmeercharakter, kann man sagen. Sehr oft in den Briefen hat Rilke das Wallis mit Spanien und der Provence verglichen. Ein anderer Grund, der wichtig war für ihn, ist die französische Sprache. Wir sind hier im französischen Teil des Kantons Wallis und Rilke war ja durch den Krieg von Paris getrennt. Das Ausmaß der Rilke-Verehrung und ebenso der schwärmerische Ton seiner ungezählten Briefwechsel haben mich von Rilke immer ein Stück weit ferngehalten. Und ich habe ihn nie zu meinen Dichtern gezählt. Und doch ist das nur ein Teil der Wahrheit. Dass Rilke große Gedichte geschrieben hat, die auch mich beeindrucken, ist ja überhaupt nicht zu leugnen. Wie zum Beispiel Archaischer Torso Apollos. Mit diesem unvergesslichen Schluss. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Also die neuen Gedichte liest man ja eigentlich früh schon in der Schule. Das ist ein ganz eigener Ton. Und dann gab es ja dieses besondere Buch von Sloterdijk, Du musst dein Leben ändern, mit diesem berühmten neuen Gedicht. Und dann gab es natürlich den Malte. Das ist ja eine innere Welt von unsagbarer Weite. Das ist vielleicht auch das, was ich meine, wenn ich sage, ich hätte gerne Rilkes Augen gehabt. Ich meine damit auch, die Augen, die diese Zeit erfassen konnten, also dieses Europa vor dem Ersten Weltkrieg, wie war das? Das ist ja eigentlich zum Mythos geworden, von Baudelaire über Rimbaud, dieses Paris um diese Zeit. Das finde ich faszinierend und da war ich natürlich irgendwie süchtig danach. Heute war ein schöner herbstlicher Morgen. Ich ging durch die Tuilerien. Alles, was gegen Osten lag, vor der Sonne, blendete. Das Angeschienene war vom Nebel verhangen, wie von einem lichtgrauen Vorhang. Grau im Grauen sonnten sich die Statuen in den noch nicht enthüllten Garten. Und meine Erfahrung ist, dass die Texte von Rilke, und zwar die Lyrik, aber eben auch viele andere Texte, also meinetwegen der Malte Laurus Brigger als Roman, auch einige der besseren Briefe, ganz erstaunlich dabei sind, Innenwelt auf eine so differenzierte Weise aufzuschließen, dass man beim Lesen, so geht es mir zumindest, oft das Gefühl hat, sich selbst auf eine Weise zu verstehen und auch nahe zu kommen, die man sonst nur selten hat. Also man liest einerseits Rilke und andererseits hat man das Gefühl, sich selbst auch viel besser zu verstehen. Das ist das, was ich an Rilke großartig finde. Wenn man es jetzt doch mal auf ein Schlagwort reduzieren will, das heute hoch in Mode ist, Man kann sich natürlich Achtsamkeitseinführungen sparen, wenn man Rilke-Gedichte liest. Das Werk Rilkes strahlt in viele Richtungen aus und wird weit über die Literatur hinaus wahrgenommen. Das liegt besonders daran, dass er Sinnfragen und menschliches Leiden wichtig genommen und differenziert dargestellt hat. Psychotherapeuten beschäftigen sich mit ihm, aber auch Religionswissenschaftler und Theologen. Wir sind in der reformierten Universitätskirche, in der ersten protestantischen Universität der Welt in Marburg. Und für mich selber ist diese Kirche von besonderer Bedeutung, weil ich hier 9 Jahre Universitätsprediger war. Ich bin Hochschullehrer an der Universität gewesen für praktische Theologie. Und alle meine Predigten nicht nur, sondern auch der homiletische und liturgische Unterricht war hier in diesen Kirchenräumen. Marcel G. Martin erkundet die Übergangszonen zwischen religiösen und literarischen Texten und forscht zu Fragen der Spiritualität und Tiefenpsychologie. Er hat in Deutschland das Bibliodrama maßgeblich mitentwickelt. Eine darstellende Form, die kreative Zugänge zu den biblischen Texten eröffnet. Ich verstehe meine eigenen Beobachtungen so, dass Rilke ja so sehr einen religiösen Idiolekt spricht, der, wie man so schön sagt, nicht anschlussfähig ist an liturgisches oder religiösen Ausdruck. Dazu kommt ja, dass er sich wirklich deutlich abgegrenzt hat zur christlichen Religion, dass die tatsächlich verbraucht ist und dass Selbstaussage von ihm, er sich immer leidenschaftlicher vom Christentum entfernt hat. Das ist aber dann kein Grund, ihn nicht als religiösen Dichter und Existenzialisten zu nehmen. Rilkes Haltung zur Religion ist zwiespältig, wie er in vielem zwiespältig ist. Darin liegt seine Modernität. Die Ambivalenz setzt schon bei der Sprache an, die einerseits alles ist, was er als Dichter hat, die sein Werkstoff ist, und der er doch zugleich zutiefst misstraut. Ob sie dazu taugt, die Dinge zu benennen, ob man auf sie bauen kann und wie weit sie reicht. Diese Fragen stellen seine Gedichte immer wieder. Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Hier bringt mir alle die Dinge um. Da ist ein riesiger Bedeutungsbereich. Also erstmal auch profan. Hier wird das Haus als Haus benannt und damit um die Existenz gebracht. Das ist seine Kritik an dieser Stelle in der Dioneser-Elegie. Ist die Einladung, die Aufforderung, das Haus Haus zu nennen. Aber seine Skepsis und seine Angst, ich fürchte mich so vor dem Menschenwort, nicht vor den Menschen, sondern hier wirklich vor dem Menschenwort, dass ich die Sachen zu quatsche, zu spreche, verschwinden lasse. Das Geheimnis der Dinge, kein Berg ist ihnen mehr wunderbar, da öffnet sich schon der religiöse Bereich. Also Berge sind natürlich in der Tradition wirklich heilige Berge. Und Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Also eine Anmaßung, Gott nah zu sein. Oder eine Ignoranz auch, oder Unfähigkeit, das überhaupt zu spüren. Wo das Heilige immer schon anwesend ist und wo ich es dann nicht also als Grenzzaun sehe und das Heilige heilig sein lasse. Und der ganze Gott-Talk ist ja eigentlich eher unanständig, also Gott in den Mund zu nehmen. Aber man kann mit der Sprache die Dinge umbringen, also das ist schon radikal. Ja, die Frühlinge brauchten dich wohl. Es muteten manche Sterne dir zu, dass du sie spürtest. Es hob sich eine Woge heran im Vergangenen oder, da du vorüberkamst am geöffneten Fenster, gab eine Geige sich hin. Das alles war Auftrag. Aber bewältigtest du es? Ich selbst habe das Gefühl, Rilke bisher noch gar nicht gerecht geworden zu sein. Denn obgleich mich gerade die Dueneser Elegien immer wieder beschäftigt haben, bin ich als ihr Leser doch an vielen Stellen hin und her gerissen. zwischen Erstaunen, Zustimmung, Frage und Zweifel. Dies liegt vielleicht in den Elegien selbst begründet, deren einsamer Anspruch auf eine gültige Auslegung letzter Dinge weit aus der modernen Welt gefallen scheint. Aber genau das nimmt mich andererseits für sie ein. Nichts aber beeindruckt und bewegt mich an diesen 10 Gedichten mehr als die außergewöhnliche Geschichte ihrer Entstehung. Als Rilke im Winter 1912 auf Schloss Duino an der Nordspitze der Adria eintrifft und wieder einmal nicht weiß, wie er weiterkommen soll mit seinem Dichten, ist er 36 Jahre alt und hat schon eine lange Lebenswanderung hinter sich. Geboren 1875 und aufgewachsen in Prag, als Sohn einer frommen, aber bigotten Mutter, die lieber eine Tochter gehabt hätte und ihn als Kind in Mädchenkleider steckte, und eines strammen Vaters, der einen Soldaten aus ihm machen wollte und ihn auf eine Kadettenschule schickte, fühlte er sich schon früh zwischen allen Stühlen. Was ihm leicht fiel, war Verse zu schreiben. Sie fanden die Reime mit Sicherheit und bewegten sich im gewünschten Takt. Wohin es aber damit gehen sollte, war ihm durchaus nicht klar. Wie viele junge Dichter seiner Zeit wollte er auch für die Bühne schreiben, aber das lag ihm nicht. Rilke hatte schon einige Hefte mit Gedichten publiziert, als er 1896 nach München ging. Dort lernte er ein Jahr später die Schriftstellerin Lou Andreas Salome kennen und verliebte sich in sie. Für ein paar Jahre sind sie unzertrennlich. Rilke folgt Lou und ihrem Mann nach Berlin. Mit Lou Andreas Salome unternimmt Rilke 2 Reisen nach Russland, wo er auch dem Greisen Leo Tolstoi vorgestellt wird. Rilkes Anhänglichkeit und seine zu Anfällen neigende Reizbarkeit sind aber so groß, dass sich Lou in Russland von ihm trennt. Rilke flüchtet in die Malerkolonie Worpswede, wohin ihn der Künstler Heinrich Vogeler eingeladen hat. Dort begegnet er 2 Künstlerinnen, die ihn beide beeindrucken. Die Malerin Paula Becker und die Bildhauerin Clara Westhoff. Paula ist jedoch mit dem Maler Otto Modersohn verlobt. Und weil Clara ihn durchaus haben will, heiratet Rilke sie überstürzt. Sie bekommen ein Kind, aber Rilke hält es in der Häuslichkeit nicht aus. 1902 geht er nach Paris. Er hat den Auftrag, eine Monographie über den Bildhauer Auguste Rodin zu schreiben. Rodin wird ein wichtiger Einfluss für ihn. Nicht mehr das tastende, unendlich verfeinerte Gefühl, sondern die Objektivität der Dinge lockt das Gedicht hervor. Seine neuen Gedichte, darunter so bekannte wie »Der Panther«, »Das Karussell« und »Archaischer Torso Apollos«, wirken wie gemeißelt. Die Forschung wird später von den Ding-Gedichten sprechen. Ein starker Einfluss ist aber auch die Stadt Paris. Paris ist sicherlich der für Rilkes Schreiben wichtigste Ort. Und dann merkt man, was sich bei Rilke immer wiederholt, dass er enorme Probleme mit dem Ort hat. Als er nach Paris kommt zum ersten Mal, ist er völlig überfordert, ist schockiert, ist auch angeekelt von dieser Großstadt, will eigentlich vor allem wieder weg und arbeitet sich dann rein und hat dann irgendwann das Gefühl, dass dieses Reinarbeiten in diesen Ort, in diese Stadt enorm produktiv für ihn als Autor ist, dass es ihn weiterbringt. Er schreibt in einem Brief 1903 an Lou Andreas Salome, dass er so viel schreckliche Dinge sieht und überfordert ist von den Eindrücken, die er in Paris gewinnt und jetzt eigentlich noch die Kraft gewinnen müsste, das irgendwie zu verarbeiten. Dann würde große Kunst entstehen. Und Lou Andreas Salome antwortet ihm, ja, du machst es doch schon. Indem du es mir schreibst, hast du es ja schon in Kunst verwandelt. Und tatsächlich kommen dann auch Teile dieser Briefe im Roman Malte Lauritz Brigge später vor. So, also hierher kommen die Leute, um zu leben. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Ich bin ausgewiesen. Ich habe gesehen Hospitäler. Ich habe einen Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten sich um ihn, das ersparte mir den Rest. Ich habe eine schwangere Frau gesehen. Sie schob sich schwer an einer hohen, warmen Mauer entlang, nach der sie manchmal tastete, wie um sich zu überzeugen, ob sie noch da sei. Ja, sie war noch da. Man wird sie entbinden, man kann das. Die Gasse begann von allen Seiten zu riechen. Es roch, so viel sich unterscheiden ließ, nach Judoform, nach dem Fett von Pommes frites, nach Angst. Alle Städte riechen im Sommer. In Paris schreibt Rilke einige der Werke, die seinen Ruhm begründen. Die beiden Bände der neuen Gedichte und den Roman »Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge«. Danach fühlt er sich erschöpft und ausgeschrieben. Es ist sein Glück oder auch eine spezielle Form von Lebenstüchtigkeit, dass er dabei immer wieder auf Menschen trifft, die ihm aus solchen Lagen heraushelfen wollen und die dazu noch große Häuser besitzen. Nicht selten sind es Adlige, die ihn einladen, für eine Weile auf ihren Gütern zu leben. Und so gelangt er auch auf jenes Schloss an der Adria, das Duino heißt und der Fürstin Marie von Thurn und Taxis Hohenlohe gehört, seinerzeit eine der reichsten Frauen Österreichs. Um Rilke besser begreifen zu können, musste ich dieses Schloss sehen. Es liegt eine halbe Busstunde von Triest entfernt, am Rand eines alten Fischerdorfs, auf einem steilen Kalkfelsen. Und schon während der Anfahrt leuchten mir die gelben Mauern und roten Dächer entgegen, von einem grauen Bergfried überragt. Als ich das Burgtor passiere und die exponierte Lage des Schlosses wahrnehme, vor mir nichts als das Meer und den Himmel, verstehe ich schon ein Stück besser, warum ausgerechnet in den hier entstandenen Elegien gleich zweimal das Wort Weltraum vorkommt. Im Januar 1912 ist es still geworden auf Duino. Es mehren sich um ihn die zeichenhaften Ereignisse. Rilke denkt über die Geister Verstorbener nach, von denen es heißt, sie gingen auf Duino um. Und besonders hat ein rätselhaftes Naturerlebnis auf ihn eingewirkt. Er hatte sich im Park des Schlosses an einen starken alten Baum gelehnt und dabei das immer drängendere Gefühl gehabt, als sei eine Energie da, die ihn hinüber auf die andere Seite zöge, in den anderen, ans hiesige Leben angrenzenden Bereich. Wenn man so etwas erlebt, muss man schreiben, anders hält man es nicht aus. Was dann geschah, hat Marie von Thurn und Taxis in ihren Erinnerungen beschrieben. Es fing mit einem Brief an, den er beantworten musste, einem Geschäftsbrief, über den er sich geärgert hatte. In so einer Lage kann man eigentlich nicht dichten, aber es ging ein starker Wind, eine Bora. Das war gut so, denn es pustete dem Dichter die Stirn frei. Rilke ging ganz in Gedanken versunken auf und ab, da die Antwort auf den Brief ihn sehr beschäftigte. Da, auf einmal, mitten in seinem Grübeln, blieb er stehen. Plötzlich. Denn es war ihm, als ob im Brausen des Sturmes eine Stimme ihm zugerufen hätte: Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Lauschend blieb er stehen. Was ist das? Flüsterte er halblaut. Was ist es? Was kommt? Er nahm sein Notizbuch, das er stets mit sich führte, und schrieb diese Worte nieder. Und gleich dazu noch einige Verse, die sich ohne sein Dazutun formten. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Gesetzt selbst es nähme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. Der Text setzt ein mit einer Anspielung auf eine Figur, die relativ prominent ist für die deutschsprachige Literaturgeschichte, nämlich die Idee, dass der Dichter irgendwie eine Vermittlungsfunktion einnimmt zwischen höheren Mächten, also Gott oder Engeln, und den Menschen. Das ist eine Idee, die man beispielsweise in Hölderlins Gedicht oder Hymne »Wie wenn am Feiertage 1800« findet, wo der Dichter als eine Existenzform entworfen wird, die in der Lage ist, sogar im Gewitter barhäuptig rauszugehen und den Gewitterstrahl in die Hand zu nehmen, um ihn den Menschen zu bringen, Vaters Strahl anzufassen. Der Dichter wird nicht versehrt davon. Das ist eine Grundfigur hymnischer Lyrik, ein sehr emphatisches Autorschaftskonzept, das hier in den ersten Versen der Elegie angespielt wird. Auch hier gibt es einen Versuch der Kontaktaufnahme des sprechenden Ichs mit den Engeln. Der aber scheitert. Die Engel hören ihn nicht. Und schlimmer noch, selbst wenn sie ihn hören würden, heißt es, ich verginge von seinem stärkeren Dasein, also ich verginge von der Existenzform des Engels, die einfach nicht menschengemäß ist. Ist ja auch ein Konjunktiv, wenn ich schrie. Aber ich finde diesen Anfang so irritierend. Wenn man vom Engel, von der Engelordnungen hört, da denke ich sofort tatsächlich an die christlichen Engel. Allen voran dann der Erzengel Michael und Gabriel und Raphael. Und dann sehe ich so diese Frührenaissance-Malerei, ich sehe Giotto und diese ganzen Engelvölker, die da diese Bilder beherrschen. Und dann geht es weiter mit dem Schönen und dem Schrecklichen, das sind für mich künstlerische Attribute, ästhetische Eigenschaften von Gedichten, von Literatur. Das Schreckliche verbinde ich hoffentlich nicht allzu naiv mit dem Erhabenen auch. Und dann ist auf einmal dieser Engel gar kein christlicher Engel mehr. Dann ist das auf einmal eine Kunstfigur, die Rilke hier einführt und die eine ganz eigene Dimension aufweist. Und dass dieser Engel schrecklich ist, das Erträumte, was er sich erhofft, vielleicht im Leben noch schreiben zu können, an dem er scheitert, den er nicht anrufen kann, den er anrufen möchte. In der ersten Elegie, dieser sehr prononcierte Satz, jeder Engel ist schrecklich, im Sinne von fremd, erschreckend, Kontaktaufnahme zu einer anderen Welt, nahe an dem Marburger Religionsphilosophen und Theologen Rudolf Otto, der ja sagt, also das Heilige, ein Buch von 1917, also gleiches Zeitmilieu sogar, das Heilige hat immer diesen Aspekt von Terror und Glück. Bei ihm das Faszinierende, also das, was anzieht, wo Sehnsucht besteht und Erfüllungsdimensionen sich andeuten, das Anziehende, also das Faszinierende, aber auch das Tremendum, der Schrecken. Jeder Engel ist schrecklich. Das ist ja ein Motiv, das sich durch die Elegien zieht. Hier wird der Kontakt zum Engel zurückgewiesen. Später gibt es eine Annäherung und später wird diese Stimme des menschlichen Ichs immer selbstbewusster, könnte man sagen, und versucht, eine Poetik zu entwickeln, die dann tatsächlich so radikal menschlich ist, dass die Duineser Elegien ein Sprechen finden, das auf jeden Fall die Macht des Engels auf eine eben spezifisch menschliche Weise übertrifft. Eine Elegie ist ein erhabener Klagegesang. In der Antike ist diese Gattung auf ein bestimmtes Versmaß festgelegt, das elegische Distichon, das noch Hölderlin in seinen Elegien verwendete, bestehend aus Hexameter und Pentameter. Rilke lässt dieses Metrum gelegentlich anklingen, verhält sich aber frei dazu. Durchgängig bleibt der hohe Ton. Und so verhalte ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunkelen Schluchzens. Ach, wen vermögen wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht. Und die findigen Tiere merken es schon, dass wir nicht sehr verlässlich zu Haus sind in der gedeuteten Welt. Es bleibt uns vielleicht irgendein Baum an dem Abhang, dass wir ihn täglich wiedersehen. Es bleibt uns die Straße von gestern und das verzogene Treusein einer Gewohnheit, der es bei uns gefiel. Also blieb sie und ging nicht. Das ist eigentlich etwas sehr Schönes, wie er überlegt, was man denn braucht und was einem bleibt, dieses Wechselverhältnis. Man braucht den Menschen nicht, den Engel nicht. Und auch die Tiere stoßen einen ab. Es scheint so, als würde dieser Sprecher, dieses Ich, hier sehr entfremdet von allem stehen, sich fast verhöhnt vorkommen in seinen Existenzansprüchen. Als würde diese ganze Schöpfung, jede Kreatur, ihn dort verhöhnen. Und dann finde ich interessant, wenn er überlegt, was einem bleibt. Das ist dann eigentlich so etwas, was mich dann auch ein bisschen an Cézanne erinnert oder an Van Gogh. Das sind die Dinge, die es fast zufällig um uns gibt. Ob das dieser Baum an dem Abhang ist, das finde ich übrigens ein sehr, sehr schönes Bild. Oder diese Gewohnheit, die nicht ging, die blieb. Ein Motiv, das schon in der ersten Elegie anklingt, ist das der jungen Toten. Diesen frühe Entrückten schreibt der Dichter einen Zugang zu jenem Zwischenreich zu, in dem Grenzen offen stehen, die den Normalsterblichen verschlossen sind. Fast immer sind sie verschlossen. Aber Rilke hatte eine solche Grenzerfahrung mit dem alten starken Baum, an den er sich lehnte, im Park von Duino, der steil zum Meer abfällt. Es bleibt uns vielleicht irgendein Baum an dem Abhang, dass wir ihn täglich wiedersehen. Aber Lebendige machen alle den Fehler, dass sie zu stark unterscheiden. Engel, sagt man, wüssten oft nicht, ob sie unter Lebenden gehen oder Toten. Die ewige Strömung reißt durch beide Bereiche, alle Alter, immer mit sich und übertönt sie in beiden. Das ist dieses englische Milieu. Und das entzieht sich eigentlich weiterer Bilder, sondern das ist eine Atmosphäre, eine Zwischenwelt, die aber die ganze Welt ist. Und das ist so eindrücklich, religionspsychologisch absolut verständlich und ein Ort der Sehnsucht und einer Erfüllung, jetzt aber in der Sprache der Dichtung. Mir ist ehrlich gesagt vor 2 Jahren auch so etwas passiert. Da ist in unserer Bekanntschaft ein junges Mädchen in den Leipziger City-Tunnel gegangen. Das ist wirklich eine so unfassbare Situation, wenn ein Mensch so früh gehen muss, egal aus welchem Grund. Dieses nicht erfüllte Leben verlangt einfach danach, dass man ein Denkmal setzt. Das haben wir eigentlich auch bei George mit diesem Maxim-Zyklus, das gleiche Verlangen. Ich glaube, da ist Rilke sehr menschlich. Da ist Rilke für mich ganz nah. Man kann sich unendlich lang aufhalten an einzelnen Zeilen Rilkes, besonders in den Elegien. Ich lese sie immer wieder und habe das Gefühl, ich stehe wieder am Anfang. Dieses Gefühl hatte Rilke selbst. Mit den Elegien hat etwas angefangen, das er umso weniger zu Ende bringen kann, je dringlicher er sich eine Fortsetzung wünscht. Im Januar 1912 entsteht gleich nach der Vollendung der ersten Elegie eine zweite. Für andere gibt es Bruchstücke. Dann reißt der Faden. Rilke verlässt Duino und setzt sein Wanderleben fort. Ende 1913 stellt er in Paris die dritte Elegie fertig. Dann bricht der Krieg aus. Da er sich zufällig in Deutschland befindet, muss er dort bleiben und kann nicht nach Paris zurück. Für Rilke eine Katastrophe, auf die er keine Antwort weiß. Für kurze Zeit wird er sogar zum Kriegsdienst einberufen, den er auf einer Wiener Schreibstube verbringt. Dann kann er zurück nach München, wo er sich eingeschlossen findet in die eigene Untätigkeit. Lediglich noch die vierte Elegie bringt er im November 1915 zustande. O Bäume Lebens, o wann winterlich, wir sind nicht einig, sind nicht wie die Zugvögel verständigt. Überholt und spät, so drängen wir uns plötzlich Winden auf und fallen ein auf teilnahmslosem Teich. Immer wartet er, dass er wieder von einer Strömung erfasst wird, wie im Januar 1912 auf Duino. Aber ein Gedicht kann man nicht herbeizwingen. Zumal sich seit den neuen Gedichten seine Poetik verändert hat. Unter dem Einfluss der Bildhauerkunst Rodins hatte er sich in Paris eine Arbeitsweise zurechtgelegt, in der er gleichsam vor dem Objekt dichtete, wie ein bildender Künstler. Oft waren es wirklich Statuen im Museum, die ihn inspirierten, oder biblische Motive. Mit seiner meisterlichen Beherrschung des Versbaus und seiner grenzenlosen Verfügungsgewalt über alles, was sich im Deutschen reimt, legte er eine lange Reihe makelloser Gedichte vor, die das Innenleben des Dichters aussparten. Seit der Berührung durch den Engel oder was immer es war, das da im Sturm zu ihm gesprochen hatte, ist es mit der Meisterschaft vorbei. Er fühlt sich nicht mehr berechtigt, sich ein Sujet zu wählen. Er muss warten, was ihm eingesagt wird. Und das ist lange Zeit nichts. Dann geht der Krieg zu Ende und der Kampf um eine neue Ordnung beginnt. In der Zeit der Münchner Räterepublik stellt Rilke seine Wohnung für Treffen der Revolutionäre um Kurt Eisner zur Verfügung. Als in Bayern von rechts geputscht wird, sieht Rilke sich in Gefahr. Die Einladung zu einer Lesereise in die Schweiz kommt zur rechten Zeit. Deutschland wird er nicht wiedersehen. Aber auch in der Schweiz dauert es, bis er eine Bleibe findet. Die permanente Ausstellung gibt Einblick in die Gründe, die Rilke ins Wallis geführt haben. Sie zeigen, was ihn hier angesprochen hat, warum er hier geblieben ist für die letzten 5 Jahre seines Lebens. Da kann ich ihn zitieren am liebsten, nämlich aus einem Brief vom 2. März 1922, also das ist dann unmittelbar, nachdem er die Elegien vollendet hat, schreibt er an Xaver von Moos: So wie ich es erlebe, scheint mir das Wallis nicht allein eine der herrlichsten Landschaften, die ich je gesehen habe, sondern auch in großartiger Weise fähig, dem Ausdruck unserer inneren Welt vielfältige Äquivalente und Entsprechungen anzubieten. Rilke hat ja das Wallis dank Baladin Klosowska kennengelernt und mit ihr ist er zum ersten Mal im Herbst 1920 ins Wallis gekommen, war begeistert von der Weinernte, also dieses fast biblische, wie er das gesagt hat, und der Gesang in den Rehbergen, und das hat ihn wirklich sehr stark beeindruckt. Er spricht noch von diesem Herbst, als er und Baladin dann zum zweiten Mal ins Wallis kommen. Rilke schreibt am 4. Juli 1921 an Nanni Wunderli-Volkert, dass er eben ein Schlösschen entdeckt hat, die Fotografie eines Turmes oder Schlösschens du 13e siècle. Denken Sie mit der Aufschrift «À vendre ou à louer, cher et c'est peut-être mon château en Suisse peut-être». Das ist vielleicht mein Schloss in der Schweiz, weil er träumt davon, natürlich in diesem alten mittelalterlichen Gebäude aus dem 13. Jahrhundert einzuziehen. Rilke hat das Schlösschen de Musot mit Bleistift gezeichnet und diesen Brief an Nanni Wunderli-Volkert geschickt, eine Frau, die er 1919 in der Schweiz kennengelernt hat und mit der er eng verbunden war. Nanni Wunderli bekommt diesen Brief und kontaktiert, man weiß nicht wie, vielleicht schriftlich, vielleicht per Telefon sogleich, ihren Cousin Werner Reinhardt. Und schon am 25. Juli schreibt Rilke: «Und nun ziehe ich morgen hinaus und mache einen kleinen Wohnversuch in diesen etwas harten Burgverhältnissen, die sich einem anlegen wie eine Rüstung.» Zu Weihnachten 1921 hat Rilke sich auf Musot so weit eingerichtet, dass er bereit ist für den großen Moment. Dazu gehört, dass er Baladin Klosowska freundlich gebeten hat, ihn allein zu lassen. Sie hat ihm eine Karte dagelassen, mit einer Zeichnung des venezianischen Künstlers Cima da Conigliano, die den Sänger Orpheus musizierend unter den Tieren des Waldes zeigt. Versorgt wird er von seiner Haushälterin. Aber Rilke trinkt Tee und isst fast nur Obst. Genährt werden muss nur sein Geist. Wir stehen hier unterhalb des Weinbergs neben Musot und sehen den Turm oder das Schlösschen vor uns in der Sonne mit diesem warmen Steinfarben, gelblich und ein helles Grau. Man sieht die verschiedenen Räume sehr gut, also im ersten Geschoss dieses Doppelfenster, wo das Esszimmer ist, dieser Specksteinofen steht, daneben der Balkon mit der kleinen gebogenen Tür. Also da gibt es Aufnahmen von Rilke oder Rilke mit Baladin Klosowska, die da auf diesem Balkon stehen. Und darüber das Doppelfenster, das war Rilkes Arbeitszimmer. Da sind die Elegien vollendet worden und die Sonette an Orpheus geschrieben. Da steht immer noch das Schreibpult, das Rilke benutzt hat. Innen vom Musot ist nichts verändert worden. Also da sind noch seine Möbel da, sogar die Stoffe, die Baladin Klosowska ausgesucht hat für ihn, sind immer noch vorhanden. Man sieht, die Fenster sind sehr klein, oberhalb sogar eher Schießscharten ähnlich, und zu oberst nistet sogar der Turmfalke darin, jetzt seit 4 Jahren. Neben dem Arbeitszimmer, das schmale Fenster mit dem Balkon, das war Rilkes Schlafzimmer. Er hat ja allein auf Musot gewohnt, also mit einer Haushälterin. Als Rilke am Neujahrstag 1922 eine Paketsendung aus München erhält, kommen die Dinge in Gang. Das Paket enthält den handschriftlichen Bericht vom Sterben einer jungen Frau, verfasst von deren Mutter. Vera Uckermann-Knop, eine Spielgefährtin seiner Tochter Ruth, war mit 19 Jahren an Leukämie gestorben. Sie war zudem eine talentierte Tänzerin gewesen. Sie ist es, die Rilke zurück ins Schreiben führt. Es ist der 2. Februar, als Rilke am Stehpult im winterlichen Musot eine ganz neue Werkreihe beginnt. Da stieg ein Baum, o reine Übersteigung, o Orpheus singt, o hoher Baum im Ohr. Und alles schwieg, doch selbst in der Verschweigung ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. Tiere aus Stille drangen aus dem klaren, gelösten Wald von Lager und Genist, und da ergab sich, dass sie nicht aus List und nicht aus Angst in sich so leise waren, sondern aus Hören. Brüllen, Schrei, Gerühr schien klein in ihren Herzen, und wo eben kaum eine Hütte war, dies zu empfangen, ein Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen mit einem Zugang, dessen Pfosten beben, da schufst du ihnen Tempel im Gehör. Das ist nun keineswegs elegisch. Es hat mit den Elegien überhaupt nichts zu tun. Es ist ein Sonett zur Feier des Orpheus, des singenden Gottes, den Rilke bildlich vor Augen hat, dank der Postkarte von Baladin. Das Sonett feiert zugleich sich selbst, als durchbruchartiges Klangereignis, als neuer Anfang, Wink und Wandlung. Es feiert die Hochstimmung, in die der Dichter durch dieses klingende Gelingen sich selbst versetzt. In einem ungekannten Schaffensrausch wird Rilke in den folgenden Tagen 26 Sonette am Stück verfassen. Untergründig ist das Schreiben dieser an Orpheus gerichteten Sonette aber mit seinem eigentlichen Vorhaben verbunden, der Fortführung der Elegien. Und fast ein Mädchen war's und ging hervor, aus diesem einigen Glück von Sang und Leier, und glänzte klar durch ihre Frühlingsschleier und machte sich ein Bett in meinem Ohr und schlief in mir, und alles war ihr Schlaf. Die Bäume, die ich je bewundert, diese fühlbare Ferne, die gefühlte Wiese und jedes Staunen, das mich selbst betraf. Sie schlief die Welt. Singender Gott, wie hast du sie vollendet, dass sie nicht begehrte, erst wach zu sein. Sie erstand und schlief. Wo ist dir Tod? O, wirst du dies Motiv erfinden noch, eh sich dein Lied verzehrte? Wo singt sie hin aus mir? Ein Mädchen fast. Rilke spricht einmal in einem Brief an Hulewitsch von der Lebens- und Todesbejahung als eines. Das ist ein unabgegrenzter Bereich, und der spricht von der großen Einheit, in der die uns übertreffenden Wesen, die Engel, zu Hause sind. Also das ist sein Gebrauch der Vorstellung von Engel, und in diesen Bereich gehören eben die Toten, die Zukünftigen und die Jungverstorbenen. Und immer wieder diese Attraktion an den Jungverstorbenen, die dann auch über Grabmäler ihm plötzlich nahe werden, weil sie dem Geheimnis des Lebens eigentlich und dieser Ursprungswelt, die sich ja sehr fragil nur manifestiert und nicht erstarren darf, dieser Welt so nahe sind. Für Rilke sind diese Februarwochen die Zeit eines Singens wie noch nie. Am 7. beginnt er mit einer neuen Elegie. Es wird am Ende die 7. sein. Sie ist auf einen viel helleren Ton gestimmt als die früheren. Die Klage geht in Preis und Jubel über. Besonders schön im Bild der Lerche, die sich singend immer höher und höher schraubt. Dann folgen Verse über die Unvergesslichkeit von Sommernächten. Immer weiter steigert sich die Elegie zu einer Feier der diesseitigen Welt. Ihr Kinder, ein hiesig, einmal ergriffenes Ding gelte für viele. Glaubt nicht, Schicksal sei mehr als das Dichte der Kindheit. Wie überholtet ihr oft den Geliebten atmend, atmend nach seligem Lauf, auf nichts zu, ins Freie. Hier sein ist herrlich. Doch dieses Hiersein, das glückliche Hiersein, ist nicht zu halten. Kaum berührt es uns, da entgleitet es schon wieder. Und doch gibt es einen Weg, es zu bergen. In der 7. Elegie wird dann gesagt, dass das sichtbarste Glück sich uns erst zu erkennen gibt, wenn wir es innen verwandeln. Nirgends Geliebte wird Welt sein als innen. Und das ist die ganze Spannung. Obwohl auch dies Sprache ist, eigentlich die Sprache zu transzendieren, ins Unsichtbare hinein, aber das heißt nicht in die Wortlosigkeit. Nirgends, Geliebte, wird Welt sein als innen. Unser Leben geht hin mit Verwandlung. Und immer geringer schwindet das Außen. Rilke ist seiner Sache nun ganz sicher. Kaum ist die 7. Elegie vollendet, beginnt er schon mit der 8. Mit allen Augen sieht die Kreatur das Offene. Und kaum ist diese geschrieben, bricht schon die 9. aus ihm hervor. Das ist die Elegie, in der sich am ehesten fassen lässt, was er meint. Auf welche Weise Ding und Wort am Ende doch zusammengehören. Und welche Rolle der Mensch spielt in dieser Welt, in der er sich nicht sehr zu Hause fühlt. Sind wir vielleicht hier, um zu sagen, Haus, Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, höchstens Säule, Turm? Aber zu sagen, versteh's, o zu sagen so, wie selber die Dinge niemals innig meinten zu sein. Sind wir vielleicht hier, das heißt, es geht ja jetzt um sozusagen die existenzielle Erklärung des Menschseins. Also was ist unser Auftrag? Was ist unser Ziel als Mensch? Es geht darum zu sagen. Und das ist deshalb interessant, weil es wird oft gesagt, naja, die bildende Kunst ist doch im Vorteil, die kann sozusagen viel näher ran an die Dinge. Oder die Musik. Die Romantik sagt, die Musik ist besser, weil die weggeht von den Dingen, weil die reines Gefühl ist. Und insofern gibt es zwei Gründe, warum die Sprache, warum die Literatur in der Defensive ist. Sie kann nicht so gut die Außenwelt abbilden wie die Malerei und sie kann nicht so gut Gefühlskunst sein wie die Musik. Und wenn jetzt hier behauptet wird, wir sind hier, um zu sagen, dann ist das ja erstmal eine Verteidigung des Sprechens und auch der Dichtung, die typisch ist für die Duneser Elegien, weil eben die These ist, dass das Sagen das typisch Menschliche ist. Also diese Partie finde ich übrigens sehr, sehr schwer, weil es da ja auch in den Folgeversen darum geht, wie dieses Sagen sein soll. Also hier wird ja auch gefragt, zu sagen so, wie selber die Dinge niemals innig meinten zu sein. Was für ein Anspruch. Das ist nicht mein Programm, weil ich dieses Gefühl, das echte Gefühl, das die Dinge inniger ausdrückt, als sie meinten zu sein, doch für mich persönlich zu überzogen finde. Wenn man mal hinguckt, was sind das für Dinge? Es sind ja nicht irgendwelche Dinge. Es sind nicht die Dinge der neuen Gedichte. Also nicht einfach irgendwelche Blumen oder Tiere oder so, sondern Haus, Brücke, Brunnen, Tor, Krug. Das sind ja alles handwerklich hergestellte Dinge. Also es sind Dinge, wo Menschen Material schon verwandelt haben. Das dann nochmal verwandelt wird, indem es in Sprache reinkommt. Da geht es ja auch darum, die Dinge zu retten. Durch diese Benennung. Und ich finde aber, die Voraussetzung ist diese wunderbare Stelle. Das ist für mich eigentlich das Schönste in diesem ganzen Elegienzyklus. Aber weil hier sein viel ist und dann geht es um dieses Einmal des Hierseins. Einmal und nicht mehr und wir auch einmal, nie wieder. Aber dieses Einmal gewesen zu sein, wenn auch nur einmal irdisch gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar. Sind wir vielleicht hier, um zu sagen, Haus, Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, höchstens Säule, Turm. Aber zu sagen, versteh's, oh, zu sagen so, wie selbst die Dinge niemals innig meinten zu sein. Das heißt, ich spreche den Dingen und allem, was hier aufgezählt ist, auch selbst noch den Säulen und dem Turm, die Existenz zu. Und dadurch werden sie wahrer gewinnen erst ihr Sein. Sie meinen zu sein, aber sie werden erst durch die Sprache des Dichters, der sie benennt, das, was sie eigentlich sind. Aber darin verschwinden sie in ihrer Materialität und sind aber auch nicht in einer idealistischen Welt, aber in dem Innenbereich. Und dieser Innenbereich ist dann wiederum diese Übergangssphäre, die Welten verbindet und in der eigentlich das Rauschen und das Schwingen und das Hören ist. Und in diesem Hören können dann ab und zu Stimmen kommen oder Gesang und die erste Stufe überhaupt aus dem Schweigen heraus, die aber dann doch Mysterium ist und bleibt. Rilke vollendet auch die 6. Elegie, zu der ihm nur noch wenige Verse fehlten. Er schreibt die 10., den den Schluss, der ihm schon in Duino vorgeschwebt war, und eine ganz neue fünfte, nach Motiven eines Gemäldes von Picasso. Schon vor dem Abschluss des Ganzen, am Abend des 9. Februar, schreibt er an Baladin Klosowska und an seinen Verleger Anton Kippenberg. Merline, ich bin gerettet. Was so schwer auf mir gelastet und mich am meisten geängstigt hat, ist getan. Und glorreich getan, meine ich. Es waren nur wenige Tage, aber niemals habe ich einen ähnlichen Sturm des Herzens und des Geistes durchlebt. Ich zittere noch. In dieser Nacht glaubte ich, ohnmächtig zu werden. Aber voilà, ich habe gesiegt. Und ich bin hinausgegangen, um das alte Musotte zu streicheln, eben gerade, im Mondlicht. Mein lieber Freund, endlich, die Elegien sind da und können heuer oder wann sonst es ihnen recht sein mag, erscheinen. 9 große vom Umfang etwa der ihnen schon bekannten. Und, mein lieber Freund, dies, dass sie mir's gewährt haben, mir's geduldet haben. 10 Jahre Dank. Die Hochstimmung, in der Rilke sich befindet, bringt bis zum 23. Februar 1922 noch eine zweite Abteilung der Sonette an Orpheus hervor. Noch einmal 29 Gedichte. Dann ist Schluss. Rilke ist endlich fertig. Und er muss sich nach 10 Jahren nach einer neuen sinnvollen Aufgabe umsehen. Ihm bleiben noch fast 5 Jahre, in denen er Paul Valéry aus dem Französischen übersetzt und selbst Gedichte auf Französisch schreibt. Doch das sind kleine Arbeiten und sie lassen ihm viel Zeit für den Garten, wo hier sein immer herrlich ist. Neben dem Château de Musotte steht dieser Ginkgo Biloba, der jetzt einiges größer ist als das Château de Musotte selbst und den Rilke zu seinem 50. Geburtstag 1925 erhalten hat und gepflanzt hat. Also man sieht auch daran sehr gut, wie die Zeit vergeht. Für Rilke war der Garten sehr wichtig, der Schutz, den ihm diese Zuflucht, wie er sie genannt hat, geboten hat. Und da sieht man da wirklich diese schützenden Mauern und der Garten vor dem Château de Musotte, das Rosenparterre, das heute noch so angelegt ist wie zu Rilkes Zeit, natürlich mit neuen Rosensträuchern. Und auch die Rebenbogen, die sind genauso noch wie zu Rilkes Zeit. Im April 1923 erscheinen im Leipziger Inselverlag die Sonette an Orpheus. Im Juli dann die Duineser Elegien, benannt nach jenem Schloss an der Adria, wo Rilke aus dem Sturm heraus eine Stimme vernommen hatte. Gestorben ist er dann am 29. Dezember 1926. Was mich sehr berührt bei ihm ist, wie er in den Briefen eigentlich nicht über seine Leiden klagt und er muss wirklich sehr gelitten haben, sondern auch das kommt in Gedichtform, der Schmerz. Also komm, du Letzter, den ich anerkenne, heilloser Schmerz im leiblichen Geweb. Wir haben noch ein letztes Bild hier, das zeigt die Burgkirche in Raron. Raron ist eine halbe Autostunde von Sierre entfernt im deutschsprachigen Teil des Kantons und Rilke hat selber entschieden, dass er dort begraben werden möchte. Und mich erinnert, dass er diese Topographie der Burgkirche mit dem abfallenden Felsen und dem damals noch unverbauten Rhonetal, also diese Weite, der Wind, erinnert mich auch an Duino. Also da ist auch so ein Fels mit dem Schloss drauf und unten war es das Meer, nicht eine Talebene, sehr viel Wind. Also Rilke war sehr ein Nomade, wirklich überall unterwegs, aber ich denke, er hatte so Vorzüge für gewisse topografische Begebenheiten. Und Raron und Duino, also wenn er Duino liebt, muss er Raron auch geliebt haben. Und ich denke, das ist mit ein Grund, warum er dort begraben werden wollte. Rose, o reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so viel Liedern. Hier sein ist herrlich. Rilkes Duineser Elegien, ein Feature von Norbert Hummelt. Es sprachen Lina Syren, Christoph Pütthoff, Andreas Klaue und Isabelle Dumé. Technische Realisation Tanja Hiesch und Claudia Peike. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Anja Brockert. Produktion Südwestrundfunk 2023.